1. Da die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab er sie für einen Zeitraum von 7 Jahren in die Gewalt der Midianiter. 2. Die Midianiter gewannen die Oberhand über Israel, weshalb sich die Israeliten in Schluchten, Holen und Bergfestungen versteckten, Schutz zu suchen. 3. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihre Felder bestellt hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekiten und anderen Volken des Ostens in das Land ein. 4. Sie lagerten sich im Land und vernichteten die gesamte Ernte bis nach Gaza, so dass für die Israeliten weder Lebensmittel noch wie übrig blieben. 5. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie in so große Zahl wie Hüschrecken, wobei ihr Chamäleon selber wären, das Land systematisch zu verwüsten. 6. Infolge dieser massiven Unterdrückung wurde Israel stark geschwächt, woraufhin das Volk in Seine not den Herrn Hilfe anfleht. 7. Als die Israeliten wegen der anhaltenden Bedrängnis durch die Midianiter zu Gott schrien, reagiert diese auf ihr Klage. 8. Der Herr sandt einen Propheten, der sie daran erinnert, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. 9. Erklärt, dass sie aus der Gewalt der Ägypter und alle anderen Unterdrücker gerettet und ihnen deren Land gegeben habe. 10. Obwohl Gott ihnen befohlen hat, die Götter der Amoriter nicht zu wehren, hatten sie seine Stimme nicht gehorcht. 11. Später erschien der Engel des Herrn unter einer Terebinth in Ophrah, waren Gideon heimlich wesen in einer Kälte drosch, in vor den Midianiten zu verbergen. 12. Der Engel erschien ihm in Sprachen mit den Wörtern, dass der Herr mit ihm sei, und nannte in einen tapferen Helden. 13. Gideon entgegnet zweifelnd, dass sie sich verlassen fühlten und fragte, wo die Wunder geblieben seien, von denen ihr Vater erzählt hatten. 14. Der Herr wandte sich ihm direkt zu und befahl ihm, in dieser Kraft loszuziehen, Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien. 15. Gideon wandte jedoch ein, dass sein Sipper die Schwachste in Manas sei und erzählt das unbedeutendste Mitglied seiner Familie darstell. 16. Gott versichert ihm jedoch seinen Beistand und versprach, dass die Midianiter so leicht besiegen würd, als handele es sich nur einen einzigen Mann. 17. Gideon bat daraufhin ein gottliches Zeichen als Beweis dafür, dass tatsächlich mit Gott selbst sprach. 18. Bat den Besucher, solange zu warten, bis ein Opfergabe vorbereitet und sie ihm dargebracht habe, woraufhin der Engel zustimmte. 19. Gideon bereitet daraufhin ein Ziegenbockchen und Angesortes brot vor, legte das Fleisch in einen Korb und brach die Speisen zur Terebinth. 20. Der Engel Gottes Weisinnen, das Fleisch und die Kuchen auf einen bestimmten Felsen zu legen und die Brühe darüber zu gießen. 21. Als der Engel den Felsen mit seinem Stab berührt, schlug für Hevea und Wurze die Gabe, woraufhin der Engel plötzlich verschwand. 22. Da erkannte Gideon, dass dem Engel des Herrn gegenübergestanden hat, und rief voller Furcht aus, dass nun sterben muss. 23. Doch der Herr beruhigte ihn sofort und versichert ihm, dass kein Angst haben muss und nicht sterben wird. 24. An dieser Stelle richtete Gideon einen Altar für den Herrn und nannte ihn der Herr ist Fried, welcher noch heute in Ophrah bestet. 25. In derselben Nacht befahl Gott ihm, den Altar des Baal, der seinem Vater gehort, niederzureißen und das Kultbild der Askra den Benum zu hauen. 26. Sollte stattdessen einen ordnungsgemassen Altar für Gott bauen und darauf einen Steier als Brandopfer mit dem Holz des Kultbilders darbringen. 27. Gideon führte den Auftrag mit seinen Dienern nachts aus, da die Reaktion seiner Familie und der Stadtbewohner Tag fürchtet. 28. Als die Bewohner der Stadt am nächsten Morgen diese Storing des Balsalters und den neuen Altar entdeckten, waren sie empört. 29. Nach einer Untersuchung stellten sie fest, dass Gideon, der Sohn des Josh, für dies tat während wörtlich war. 30. Die Männer der Stadt forderten von Josh die Herausgabe sein Sohns, damit dieser für die Entweihung des Alters hingerichtet word. 31. Josh entgegnet der Mensch jedoch, dass ein Wahrer Gott sich selbst verteidigen kann, falls sein Alter tatsächlich zerstört worden sei. 32. Ofgrun diocese Erenus' erhielt Gideon den being armen Jerubal, was bedutet, das ball selbst gegen in streiten sol. 33. Waren dessen versamelten sich die verbundeten hier der Midianiter und Amalekiter und schlugen Lager in der Ebene Jezreel auf. 34. Der Geist des Herrn erfüllt Gideon, woraufhin die Posaun bleis am die Manassein Stams zum Kampf zu rufen. 35. Sant Boten Dirch vs. Gideon Stam Israels, woraufhin sich im Zahlreich Krieger aus Manas, Asa, Sebulon und Naphtali anschlossen. 36. Trotz der Unterstützung bei Gideon Gottem ein weitere Bestätigung, eber Israel wirklich Dirch sein Hand retten will. 37. Abschlug vor, ein Wolfleis auf die Ten zu legen, wenn am Morgen ne die Wulnas und der Boden trocken sei, word got vertrauen. 38. Tatsächlich warum nächsten Morgen das Fly so volatau, das Gideon ein ganz scale mit Wasser daraus ausringen konnte. 39. Gideon but got demütigem einen zweiten Test, bei dem diesmal das Flies trocken bleiben und ne der Boden mit tau bedeckt sein solti. 40. In Gina nacht erfüllt Gott dies bitter, so dass am Morgen das Wolfleis vollkommen trocken war, warend auf dem gesamten Boden tau lag.